wieder euer Bulli. Ich habe euch wieder den übelsten Schranz mitgebracht. Checkt das aus, Leute. Für Sound im Studio sorgt wie immer DJ Matze auf Senden. Übel, sag ich euch. Oh, so eine Scheiße. Oh, mal schauen, was sonst noch so läuft. Paper Jam. Die Unruhe-Show. Yay, ja geil. Es ist wieder da. Maschine, Alter. Denn jeder Song von mir ist wie ich. Nimm's persönlich. Vertrau den Ohren, es ist wie es ist. Nimm's persönlich. Ich meine alles so, wie ich das sag. Nimm's persönlich. Denn du hörst mein Leben auf Beat und Bass. Nimm's persönlich. Du kennst mich, kennst du meine Textsammlung. Nimm's persönlich. Aber nicht ganz, der Rest kommt aufs nächste Album. Nimm's persönlich. Lehn dich zurück, mein Sound verwöhnt dich. Ich erzähl aus meinem Leben, das bekackt und manchmal schön ist. Nimm's persönlich. Ja, ich mach meine Lieder selbst. Nimm's persönlich. Frei nach dem Motto, nur die Liebe zählt. Nimm's persönlich. Mir ehrlich, ich geb mich nicht als Held Nimm's aus. Nimm's persönlich. Aber ich mach meine Beats und nehm mich selbst Nimm's auf. Nimm's persönlich. Alle Songs sind aus dem Leben gegriffen. Nimm's persönlich. Man geht es einem gut, mal eben beschissen. Nimm's persönlich. Ich steh zwar unter Strom, doch bin ich tödlich. Ich heile mich nur selbst und Mucke, glaub mir, das ist möglich. Nimm's persönlich. Es gibt nichts, was mir wichtiger ist. Nimm's persönlich. Ich vertrage Kritik ganz gewiss. Nimm's persönlich. Bitte hört mal zu und nehmt euch Zeit. Nimm's persönlich. Wenn es euch gefällt, dann gebt Bescheid. Nimm's persönlich. Wenn ich meine Gedanken transportiere. Nimm's persönlich. Willst du was sagen, schreib es, schick es dann zu mir. Nimm's persönlich. Du merkst, ich bin mal down und auch mal fröhlich. Wo blauer Sound steht dafür, dass er nichts beschönigt. Nimm's persönlich. Leute, das hier gibt's zu kaufen. Nimm's persönlich. Von dem Geld will ich mich auf den Keys besaufen. Nimm's persönlich. Ist die Überschrift von jedem meiner Tracks. Nimm's persönlich. Egal was ich sag, die sind und bleiben echt. Nimm's persönlich. Ich sag das nun schon 26 Mal. Nimm's persönlich. Jetzt hab ich erhöht auf die nächste Zahl. Nimm's persönlich. Ich trink Astra und bin trotzdem heute König. Das hier ist mehr als heiße Luft, weil Rap für mich kein Föhn ist. Oh Mann. Ey Flo, bleib doch mal ernst. Verdammt, ich hab es wohl verlernt. Hoffe, du merkst, dass mir das wichtig ist. Ich mein dich, dich und dich, dich und dich und dich. Weiß selbst nicht, ob es falsch oder richtig ist. Vielleicht erwischt es dich, wenn ich dann nicht. Ich hoffe, du merkst, dass mir das wichtig ist. Ich mein dich, dich und dich, dich und dich und dich. Weiß selbst nicht, ob es falsch oder richtig ist. Vielleicht erwischt es dich, wenn ich dann nicht. Ja, hallo. Es ist ungefähr so ein Jahr her, dass Paper Jam 15 das Licht der Welt erblickt hat. Also ist langsam wieder mal Zeit für Paper Jam 16, habe ich mir gedacht. Ich weiß, ihr habt Zeit und hättet als wahre Fans natürlich auch bis 2007 gewartet. Aber wir sind hier sehr entgegenkommend und serviceorientiert. Wir haben gerade eben den grandiosen Bo Flower mit dem Titel Nimm's persönlich gehört, das ein gleichnamiges Album auf boflower.de zum Download bereitsteht. Ja, so sieht's aus. Von denen werden wir auch noch sehr viel hören. Nächste Zeit. Versprochen. Was sich da gerade so absurd frech unter meiner Stimme breit macht, ist ein schöner Berg von unserem allseits geschätzten Last Dollars. Mount Beautiful. Von dem gibt es bald viel Neues. Auch eine neue Seite. Rechtzeitige Infos dazu gibt es natürlich immer auf unserer Webseite. Langsam mal sprechen. Wollte ich mir eigentlich vornehmen. Ne? Die eine neue, extrem coole Adresse hat. www.unruheshow.com. Ja. Fett geil! Danke dafür auch an MacMark Deluxe. Mehr dazu und auch sonst viel mehr gibt's gleich. Jetzt erstmal Musik, die nicht minder mehr ist. Ja. Und zwar Downer mit Birthday of the Sun vom höchst qualitativen Label Springstoff, welches ihr unter springstoff.de besuchen und lieben lernen könnt. Danach gibt's den Club der Dichter und. Es wird ja sowas von geil. Nein! Voll krass. To the sun, red points are the number one. We're asking someone about the sky. Is there where they can always fly? Sun, where the people Zwang. When you have your little flight, you can see a softly light. Or asking someone about the sky. There where they can always fly. Jetzt gleich. Paper Jam sind wir bereit. Die krasse Tuning-Show mit dem krass lachenden Rapper. Das ist Mike. Mike ist 19 und macht eine Ausbildung zum Schrotthändler. Er pflegt seine kranke Mutter, seine behinderte Schwester, seine toten Kaninchen und ist auch sonst ganz schön gut und heilig. Doch Mike hat ein Problem. Alle lachen ihn aus. Denn Mike hat einen alten, hässlichen und verrosteten Türgriff. Ja, Mike ist zwar echt voll nett, aber ich trau mich kaum mit ihm wegzugehen. Ist ja auch kein Wunder bei dem Türgriff, oder? Ja, ich bin Stacy. Hi. Mikes Freundin. Und Mike ist echt voll gut und kümmert sich um alle. Aber wenn er nicht bald einen neuen Türgriff hat, dann mache ich mit ihm Schluss. Ja. Ja, ich bin Mikes Mutter und ich weiß, er meint ja alles voll gut mit dem Pflegen und so, aber mit dem Türgriff lasse ich ihn nicht mehr lange zu mir. Das geht einfach nicht. Hat Mike Glück und Paper Jam sind wir bereit, pimpt seinen Türgriff? Ja, hat er. Mehr dazu gleich hier. Jetzt, wo Mike einen LCD-Bildschirm im Türgriff hat, treibe ich doch nicht ab und wir bleiben für immer zusammen. Ja. Paper Jam sind wir bereit, die krasse Tuning-Show mit dem krass lachenden Rapper. Paper Jam! Junge, Junge, Junge. Du hast zu viel gesagt, Junge, Junge, Junge. Du hast zu viel gefragt, Junge, Junge, Junge. Du hast zu viel erzählt. Welcher Teil im Rap ist denn und der dich quält? Du hast erzählt den ganzen Tag. Ich hab dir zugehört, es hat dich nicht gestört. Du hast auf dich geschworen, dass der Rap tot ist. In der Maschinerie. Wir sind jetzt ohne Heimat oder was oder wie. Du hast erzählt von deinen Cans und deinen Wänden. Hast belabert über Dinge, die wir sinnlos verschwenden. Hast gewusst, dass es mich stört, wenn du die Kellnerin Bitch nennst. Hast mich Sprayer genannt, doch warst eigentlich nur am Spritzen. Es liegt an deinem Wort, es ist so lasch, um eins zu sein. Es liegt an diesem Ort, hier lässt du jeden rein. Es liegt an falschen Meinungen, die dich im Schwitzkasten haben. Deshalb wirst du in unserem Bus auch niemals einen Sitzplatz haben. Junge, Junge, Junge, du hast zu viel gesagt. Junge, Junge, Junge, du hast zu viel gefragt. Junge, Junge, Junge, du hast zu viel erzählt. Welcher Teil im Rap ist denn und der, der dich quält? Junge, Junge, Junge, du hast zu viel gesagt. Junge, Junge, Junge, du hast zu viel gefragt. Junge, Junge, Junge, du hast zu viel erzählt. Welcher Teil im Rap ist denn und der, der dich quält? Erzähl mir nicht von Menschen, die du gar nicht kennst. Erzähl mir nicht von Typen, die du deine Freunde nennst. Erzähl mir nicht von der Aussicht, dass Rap tot ist. Denn ich rap weiter, solange die Sonne abends noch rot ist. Solange das Wasser noch fließt, solange die Bühnen mich tragen. Solange wir Kreativität in unseren Aussagen haben. Solange wir meinen, was wir sagen und uns die Elite einzimmert. Denn der Kern ist gesegnet und der Rest erinnert. Junge, Junge, Junge, du hast zu viel gesagt. Junge, Junge, Junge, du hast zu viel gefragt. Junge, Junge, Junge, du hast zu viel erzählt. Welcher Teil im Rap ist denn und der, der dich quält? Junge, Junge, Junge, Junge hat zu viel gesagt. Junge, Junge, Junge, Junge hat zu viel gefragt. Junge, Junge, Junge, Junge hat zu viel erzählt. Welcher Teil im Rap ist denn und der, der dich quält? So wollte ich dir eigentlich nicht sagen, doch ich hab mich nicht getraut, dich zu treffen und ich meine es ernst, es geht dir direkt unter die Haut. Was erzählst du, Mann, was meinst du, wer du bist, gehörst du die ganz großen Listen, wenn ich seh dich dick auf Rap fliegen, bist aber leider nur ein Mist. Deutsche Reime sind gestohlen oder hab ich da irgendwas falsch verstanden? Oder bist du ein ernster Mann, wir kupfern den Rest aus Amiland und hängen Galanten auf den Champs auf, die glitzern, leuchten und nicht real sind? Mann, ich tupfte diesen Reim mit dem Pinsel aufs Papier zu diesem Spiel. Wie willst du sagen, dass du scheiße redest, wenn du früh morgens aufstehst? Ich geh mal lieber ganz weit weg, bevor du jetzt hier anfängst und hier auflegst. Mach's gut, Junge, ich bin's raus und kündige bitte dein Abo zur Bravo. Stell den Newsletter vom Popcorn ab, das war's mit meiner Laudatio. Junge, Junge, Junge, du hast zu viel gesagt. Junge, Junge, Junge, du hast zu viel gefragt. Junge, Junge, Junge, du hast zu viel erzählt. Welcher Teil im Rap ist denn und der, der dich quält? Junge, Junge, Junge, Junge hat zu viel gesagt. Junge, Junge, Junge, Junge hat zu viel gefragt. Junge, Junge, Junge, Junge hat zu viel erzählt. Junge, Junge, Junge, Rap ist denn und der, der dich quält? Im Aushang, doch gelesen habe ich keine von denen, sondern war immer dran, gleich daneben zu stehen. Doch Kopf ab und fell down, hat die Falle dab zugehauen. Ey, es ist soweit, ich geh kaputt. Die Taschen waren leer, da war kein Cent, kein Euro zum Geben, rein gar kein Cent, kein Euro zum Leben, also war ich leider dran, das Geld zu nehmen, für Caps, Schuhe und Shirts mit Emblem. Doch Kopf ab und fell down, hat die Falle derb zugehauen, ey, yes, ist soweit, ich geh kaputt. Es muss dumm sein, zu blöd zum Scheißen. Und am Kopf hab ich auch noch was, Fake Goldketten und Pornostress. Doch Kopf ab, Kopf ab und fell down, hat die Falle derb zugehauen, ey, yes, ist soweit, ich geh kaputt. sweat at your doorsteps. Stick in here like a cocoon. Another one, aimless fight. No one's got the right to turn your pink world blue. I'm no good for you, and you know it too. There's a limit on what you can do. Lodger aus Helsinki mit Doorsteps. Da die Jungs ein letztes Album geschickt haben, gibt es bald von Wild noch mehr von ihnen. Also nicht nur, weil sie uns das Album geschickt haben, sondern weil das Album auch gut ist. Ne? Nicht, dass ihr denkt. Bring me my ring. Ihr dürft euch auch mal die Website von denen zu Gemüte führen. Sind ein paar lustige Videos drauf. www.lodger.tv LODGER.TV. Davor hatten wir Last Dollars mit Es ist soweit und den Club der Dichter mit Junge. Ich bin gerade so ein bisschen abgelenkt, weil ich das Gefühl habe, das Mikrofon wird nicht funktionieren. Hallo? Ja doch, das funktioniert. Okay, Huch, ja. Wir hatten davor Last Dollars mit Es ist soweit und den Club der Dichter mit Junge. Kommen wir zur neuen Webseite. Beziehungsweise der umgebauten Webseite. So richtig neu ist sie ja noch gar nicht. Wir dachten, eine neue Show ist euch wichtiger als eine neue Website, also haben wir uns erstmal um die Show gekümmert. Aber es gibt trotzdem Neuerungen, und zwar, wir haben zwei Shops eröffnet, in denen ihr ganz großartige, überteuerte Scheiße von uns kaufen könnt. Da wären Paperjam-T-Shirts, Kleider, Hotpants, Tangas, Sweatshirts, Polohemden, Jacken, die übrigens saucool sind, hab auch so ein Ding bestellt, und so weiter. Alles in lupenreiner 1A-Qualität. Bevor ihr jetzt denkt, scheiß Abzock, Kommerz, Kapitalisten, Schweine, Arschloch, Wichser, Menschen, ihr, möchte ich einschreiten und sagen, wir verdienen so gut wie nichts an dem Zeug und bieten es nur an, weil wir die Vorstellung von Paperjam-Kleidung so cool finden. Es ist in Worte gar nicht zu fassen. So sieht's aus. Meine Technik versagt gerade hier. Jetzt geht's wieder. Also außer, ihr hört mich immer noch nicht. Ich kann es leider nicht irgendwie... Ah, doch. Als ich gemacht habe, sind die Regler hochgesprungen. Also heißt es, Alle, die jetzt gerade einen Schock vor ihren Anlagen bekommen haben, Entschuldigung. So, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil das Instrument ist gleich fertig. Ich wollte noch sagen, ja, das ist, also wir haben ganz coole Sachen da drauf zu kaufen. Auch vom Bikeviech gibt es tolle Merchandise-Klamotten und überhaupt und Uhren und Krawatten und was weiß ich. Und wenn ihr das kaufen wollt, dann könnt ihr das machen. Und zwar die Pepperjam-Sachen mit dem Pepperjam-Logo drauf gibt es auf luxus.unruheshow.com. Die Sache mit dem Balkviech drauf gibt's auf zusatzstuff.unruheshow.com und alles scheiße Klamotten. Ein Publikumsrenner bestimmt. So ein depressiven Land. Gibt's auf alles scheiße 24.devu, alles minus scheiße 24.devu. Unser Board gibt's jetzt ab jetzt auf board.unruheshow.com und unseren Chat auf chatunruheshow.com. Chat.unruheshow.com. Was übrigens ein neuer Chat ist, der jetzt auch ein bisschen besser besucht ist manchmal. Mails gehen an studiofeedback@yahoo.de oder studiofeedback@unruheshow.com. Jetzt fängt gleich im Hintergrund Next86 mit Komm und Lach für mich an, weil ich einfach zu schnell bzw. zu lange geredet habe. Und das ist Next86 mit Komm und Lach für mich von der neuen EP von ihm, Die Seele aus meinen Händen. Yeah. Oh. Komm und und schau mit mir zum Himmel. Zeig mir und Kraft, gleich geht's weiter. Mensch, weil du was Besonderes hast, ich seh deine Macht so erstrahlend. Wenn du lachst, wenn du den Glauben nicht verlierst, weiß ich, dass du es schaffst. Ich seh, wie die Schule dich knickt, die scheiß Arbeit dich fickt, die Familie dich vermisst und dein Herz so zerbricht. Komm und lauf, den Rest schaffst du auch und dann bist du zu Hause. Gib deiner Mama ein Groß und deiner Frau und deinem Kind auch. Menschen, die dich so stressen, werden sich mit der Zeit nicht ändern. Komm und ändere dich selbst, um das Leben zu hellen. Ich kann nicht sein, wie du's willst. Bist du so, wie's andere wollen, gehst du zum Arzt, um Medizin für deinen Nachbarn zu holen. Nein, du bist selber dein Glück, selber dein Hit. Komm und grinse, ich will dich lachen sehen, so wie ein kleines Kind dich. Schau mich an und verdräng Schlechtes durch Musik. Fang an zu lieben, ich bin froh, dass es dich gibt. Komm und lieb, yeah. Remember what I told you, and don't you dare look. Don't look down. Remember what I told you, and don't you dare look down. Okay. Don't look down. Mir geht's nicht gut, wenn mit der Welt alles in Ordnung ist, sondern die Welt ist in Ordnung, solang's mir gut geht, ist es eines der vielen Sinne, die du bald findest, wenn du den Kopf nach oben hebst und deine Schmerzen selbst linderst. Das ist unglaublich. Ich weiß, es toben Kriege und Leid, doch was bringen uns die Tränen und wer ändert die Zeit? Wir sind in einem Land, wo es wirklich fast klein gut geht, weil ich nur helle Farben, viel zu essen und überall Blumen sehe. Bevor ihr anfangt, die Welt zu ändern, fangt bei euch an. Der erste Schritt ist, dass nur jeder ein Lächeln checken kann. Versprech mir, dass du morgen denjenigen deine Hand gibst, den du sonst nicht magst, weil er dir in die Hand gibt. Zeig mir die Sonne in dir, zeig mir, wer du wirklich bist. Alles, was negativ ist, ist in dir drin und macht dich so blind. Ich weiß, dass du's kannst und Gott gibt dir den unendlichen Glauben, dass das Glück über dir schwebt. Du musst nur nach oben schauen, yeah. Don't look down. Remember what I told you, and don't you dare look. Don't look down. Remember what I told you, and don't you dare look down. Yeah. Don't look down. Komm und lach für mich. Komm und lach für mich. Yeah. Okay. Oh. Don't look down. Remember what I told you, and don't you dare. Remember what I told you, and don't you dare. Next 86, profound, profound. Don't look down. Don't look down. Jetzt werde ich es mal kurz hier als Talkover missbrauchen. Bisschen improvisieren. Und zwar, das gerade eben war Next86 mit Komm und lach für mich von seiner neuen EP. Die Seele aus meinen Händen heißt die EP. Gibt es kostenlos im Internet auf next86.de. Noch viele andere tolle Tracks drauf, die wir auch im Laufe der Zeit hier bei Paperchime hören würden. Gerade hören wir im Hintergrund The DJ AG oder The D-Jack oder so auch ähnlich mit morgens um 3. Habe ich mich mal wieder nicht gut informiert, Entschuldigung. Wird auch gleich in richtiger Lautstärke gespielt, nur solange ich noch rede, nicht. Und danach Soki featuring Mad Max und Hitchcock, was für unsere Cocktail-Freunde aus dem Board entweder Anhänger, Kupplungsschwanz oder Stoßschwanz heißen kann. Mitch! Frag nicht. Ja, stand jetzt ein bisschen versteckt, Entschuldigung. Bevor ich mich jetzt hier noch um Kopf und Kragen laber, einfach mal weiterhören. Hier, das sind der D-Check oder so. Nein, das waren sie. Und hier kommt Soki featuring Mad Max und Hitchcock mit Frag nicht. Seit fast 2 Jahrzehnten auf der Suche nach der Mitte, nie neutral und auf Null, doch in Balance und zentriert. Das Bewusstsein für Bewusstsein ist bei Suki brauchen Sitte, weil es schwindet, wenn es sich in Oberflächlichkeit verliert. Ich weiß selbst nicht, warum ich meinen Kopf mit dem Scheiß ficke. Vielleicht damit mein Herz diese Welt mehr toleriert und ich in meinem runden Winkel still verneinend blicke auf das wahre Leidenschaft, meinen Seelengrund frappiert. Und so lebe ich dieses Leben und liebe Kleinigkeiten, die mir leuchten, wenn es plötzlich dunkel um mich wird. Und dann hasse ich und erforsche ich alle Ungewissheiten, auch wenn mir das helle Köpfchen noch und nöcher schwirrt. So geht es hoch und runter vorbei an Fremden und Feinden, doch auf jeden Fall nach vorne, wenn auch manchmal noch verwirrt. Meine Mitte im Blick, vergesse ich luftig leichtes Leiden und wage mit dem Leben einen unbeschwerten Flirt. Frag mich nicht, was Liebes, frag mich auch nicht, wer ich bin. Ich kenn euer Prinzip nicht und kenn auch nicht dessen Sinn. Ich weiß nur, ich muss kämpfen und ich weiß, ich muss nach vorn. Wozu bin ich, wenn ich zumindest dafür geboren? Frag mich nicht, was Liebes, frag mich auch nicht, wer ich bin. Ich kenn euer Prinzip nicht und kenn auch nicht dessen Sinn. Ich weiß nur, ich muss kämpfen und ich weiß, ich muss nach vorn. Wozu bin ich, wenn ich zumindest dafür geboren? Voll Gewissheit sucht das Rund, den Anfang und das Ende. Unermüdliche Geduld ist dabei sein Steckenpferd. Und ich eifere ihm nach und hoff auf eine Wende, denn besagte Ausdauer hat sich seit jeher bewährt. Und ich lenk vom Innern ab, indem ich mit Äußerem blende, weil es hilft und die Erfahrung ist ebenso lehrt. Wenn ich damit auch noch zu viel Lebenszeit verschwende, bleibe ich dabei, zu viel Leichtsinn macht es schwer. Und fürchte ich auch von Zeit zu Zeit den falschen Weg gewählt zu haben, folge ich ihm weiter, denn was muss, das muss. Für jegliches Bewusstsein gibt's nur einen roten Faden. Man tut sicher falsch daran, schwelgt man ewig in Verdruss. Also stehe ich zu mir und stehe zu meinen Taten und bin meine Existenz ehrlich und wahrlich bewusst und zahl für meine Schuld, wenn auch in kleinen Raten. Denn manchmal ist für einen früher als im Liebes Schluss. Schluss, Schluss, Schluss. Frag mich nicht, was Liebes, frag mich auch nicht, wer ich bin. Ich kenn euer Prinzip nicht und kenn auch nicht dessen Sinn. Ich weiß nur, ich muss kämpfen und ich weiß, ich muss nach vorn. Wozu bin ich, wenn ich zumindest dafür geboren? Frag mich nicht, was Liebes, frag mich auch nicht, wer ich bin. Ich kenn euer Prinzip nicht und kenn auch nicht dessen Sinn. Ich weiß nur, ich muss kämpfen und ich weiß, ich muss nach vorn. Wozu bin ich, wenn ich zumindest dafür geboren? Ey, frag mich, wer ich bin, ich hab doch selber keine Ahnung. Und frag mich nicht nach Sinn, Mann, ich bin selber auf der Fahndung. Das Leben hat mehr Prüfungen als Abitur und Führerschein ist hart für einen allein. Und klar, dass ihr nach Führern schreit. Doch Einsamkeit ist auch Gewinn und positiv. Man vermeidet schreit mit anderen und hat nur mit sich selber Beef. Tief geht der Geist, um vor Obrigkeit zu fliehen. Und die KAD-Armee kämpft für Sieg in Berlin. Ich red von mir und meinem Leben, red von Frauen im letzten Liebesglück, red vom Tod und meinem Leiden durch dieses miese Stück. Ich bündel die Tränen, sag, dass ich schaff's, doch bin zutiefst bedrückt. Such den Halt in der Musik, setz mich hin und schiel zurück. Denn wie auch du, wurde ich von Frauen verletzt, als Alibi ständig verfehlt und trotzdem dauernd besetzt. Ja, und eben diesen Tagen wurde ich von Trauer gehetzt, hab mich auf mich allein verlassen und auf den Glauben gesetzt. Frag mich nicht, was Liebes, frag mich auch nicht, wer ich bin. Ich kenn euer Prinzip nicht und kenn auch nicht dessen Sinn. Ich weiß nur, ich muss kämpfen und ich weiß, ich muss nach vorn. Wozu bin ich, wenn ich zumindest dafür geboren? Frag mich nicht, was Liebes, frag mich auch nicht, wer ich bin. Ich kenn euer Prinzip nicht und kenn auch nicht dessen Sinn. Ich weiß nur, ich muss kämpfen und ich weiß, ich muss nach vorn. Wozu bin ich, wenn ich zumindest dafür geboren? Frag mich nicht, was Liebes, frag mich auch nicht, wer ich bin. Ich kenn euer Prinzip nicht und kenn auch nicht dessen Sinn. Ich weiß nur, ich muss kämpfen und ich weiß, ich muss nach vorn. Wozu bin ich, wenn ich zumindest dafür geboren? Frag mich nicht, was Liebes, frag mich auch nicht, wer ich bin. Ich kenn euer Prinzip nicht und kenn auch nicht dessen Sinn. Ich weiß nur, ich muss kämpfen und ich weiß, ich muss nach vorn. Wozu bin ich, wenn ich zumindest dafür geboren? News aus der Szene, News aus dem Biss. Paper Jam gibt dir die News, die du brauchst. Action nonstop. Dank der Wetterwende konnte der Großteil des Dschungelbuchprogramms bei gutem Wetter außerhalb des großen Tageszelts stattfinden. Zum guten Glück, wie die Veranstalter meinten. Schließlich war das Programm des Jungschar-Zeltlagers prall gefüllt mit spannenden Aktionen wie Geländespielen, Bibelarbeiten und Showabenden. Mehr dazu auf www.cvjm-leichingen.de. Dielingen hat neue Ortseingangsschilder. Wieder eine erfolgreiche Aktion der Dielinger Runde. Seit kurzem ist Dielingen wieder etwas schöner geworden. An den Ortsrändern wurden noch vor Ostern neue Begrüßungsschilder aufgestellt, die die alten und mittlerweile unansehnlich gewordenen Schilder ersetzen. In moderner und zeitlos eleganter Edelstahloptik werden Besucher und Bürger des Ortes nunmehr von einem Schild empfangen, das in prägnanter Form einige Besonderheiten des Ortsbildes abbildet. Neben einigen typischen Fachwerkhäusern ist das neue Verwaltungsgebäude der ZF Lemförder dargestellt, überragt vom Turm der St. Marienkirche vor dem Umrissen des Dielinger Klei. Mehr dazu auf www.dielingen.de. Hallo Seegurken. Aktuelle Termine und Neuigkeiten nachfolgend. Der DIA-Vortrag von Rainer findet jetzt am 26.06. um 19 Uhr in der Gaststätte Holtenserberg, Gemstraße 7 statt. Das Freibad-Training für die Erwachsenen beginnt am 25.05. bzw. 27.05. Dienstag bzw. Donnerstag im Freibad Brauweg zu den alten Zeiten. Dienstag 20 bis 21 Uhr eine Bahn, freies Training. Donnerstag 20 bis 21 Uhr zwei Bahnen, betreutes Training. Zur Vereinsfahrt am 19. bis 20.06. nach Kulkwitz haben sich bereits 9 Leute für die 12 Hüttenplätze angemeldet. Also entscheidet euch schnell oder ihr müsst zelten. Leider ist der preiswerte Bus zum letzten Jahr schon vergeben gewesen. Nach längerer Suche blieb nur eine vereinsfinanzierbare Alternative. Wir mieten 2 selbstzufahrende Neunsitzer. Das bedeutet 18 Plätze für kostenfreie Fahrten, von denen 12 zurzeit vergeben sind. Wer sich noch nicht angemeldet hat, für den wird es Zeit. Mehr dazu auf www.seegurke.de. News aus der Szene, News aus dem Biss. Paper Jam gibt dir die News, die du brauchst. Seit fast 2 Jahren nicht unterlassen zu Rate gezogen. Ich trag's den ganzen Abend mit mir und halte die Arme nach oben. Vielleicht in finsterer Miene mein Gesicht und die Hand auch davor gehoben. Aber egal, ich atme noch in die Tiefe mich zurückgezogen. Weiß, dass sie sich jetzt auffrisst und meine Wahrnehmung scheint verschoben. Ich dreh euch mit Ehrfurcht entgegen, entscheide aber selbst über mein Leben. Deswegen licht es alles ab und gebe jedem meinen Segen. Will sich hier nicht zwischen euch stehen, find es beschissen unangenehm. Kann das Temperament zurücknehmen, das ist für mich kein Ding des Systems. Dein Gefühl ist hier viel zu extrem, so damit umzugehen. Sich um den Kernpunkt zu drehen, ohne Probleme konkret anzugehen. Nur aus Angst die Wahrheit abzulehnen, auch wenn's weh tut, muss ich sehen, was es heißt, durchdrungen von Schmerz, Vakuum in Lungen und Herz. Meine Vibes sind dunkelste Festwerte gefunden und darunter gesetzt. Mit der Zeit am Wunden fest, weil über Stunden Gefühl im Test wird Leid im Mund bis zuletzt. Darin versunken und vernetzt, hab ich erkannt und für mich festgesetzt. Die Zukunft ist jetzt. Mein Herz schwudelt aufs Katz, blutet aufs Blatt. Man schlägt Tropfen statt zehnte Tränen auf meine Schriften. Mein Herz schwudelt aufs Katz, blutet aufs Blatt. Man schlägt Tropfen statt zehnte Tränen auf meine Schriften. Ich seh mein Vater fast verzweifeln. Meine Mama wird es nie begreifen, dass ihre Zeiten vorbei sind. Die Diskrepanzen reifen, was bleibt, sind Streitereien. Das verschweißt den in einsamen Außen kalt wie Eisen. Bis es so weit ist und jetzt weiß ich wieder weiter verkeilen. Bleibt mein Bewusstsein am Rand, geht aus Frust auf Distanz. Keine Lust auf diesen nassen Tanz, genau das macht uns verwandt. Dann heb ich versteinert meine Hand weg, damit selbst mein Verstand. Ich seh, mir fehlt der ausreichende Einblick und der objektive Stand daneben. Streit ist das eine und Leid ist das zweite. Was bleibt, sind kreidebleiche Vergleiche und weinende Beichen. Das vereinigt die Scheiße zu einem schleichenden Reißen. Und zwischen den beiden erscheinen unerreichbare Weiten. Die Zeit wird sich scheiden, ein Kreislauf kaum zu vermeiden. Ich verstehe es eindeutig als Zeichen und bleib auf meinen Gleisen. Während die meisten Schmerzen sich noch viel weiter reinbeißen, entzünde ich Kerzen, will die Last von mir schmeißen. Wenn mir sonst die Nerven zerreißen, muss ich solche für die herzhaften Schranken verweisen. Doch mit Wert ich zu mir weiß, sie werden wieder aufsteigen. Mich tiefer angreifen, ein Drang wird mich leiten, es niederzuschreiben. In tiefen Zeilen, die widerspiegeln, wie tief der Stich sitzt. Und entscheidende Kleinigkeiten einem durch die Finger gleiten. Mein Herz sprudelt aufs Katz, blutet aufs Blatt. Stift Tropfen statt zehnte Tränen auf meine Schriften. Push pain when I walk through the rain. Forget about the bad, remember the danger handy. Mein Herz sprudelt aufs Katz, blutet aufs Blatt. Stift Tropfen statt zehnte Tränen auf meine Schriften. Push pain when I walk through the rain. Forget about the bad, remember the danger handy. Gift, diese Tage bleibt es neblig und grau. Es ist wie es war, sie bewegen sich kaum. Meine Pflicht legt mich lahm, denn ich hab wenig Vertrauen und kaum Aussicht auf Pfade und den Weg reite schaufeln. Denn es pisst wie im Bahn, es wird sich Meter hoch staunen. Meine Sicht wird nicht klar, denn mir fehlt, was ich brauch. Es zerfrisst mich im Magen, bis ins Herz schicht es auf. Was hilft es euch zu warnen, wenn ihr eh zurücklauft? Und Mauern, die wir zerschlagen, an anderen Stellen aufbaut. Es überdauern nur Plagen, ihr zieht es endlos heraus. Anstatt Begrenzung des Schadens legt ihr noch eifrig Holz drauf. Ich muss die Trauer bewahren, aber hier schnell wieder raus. Denn ich kann nichts mehr ertragen, weil sonst gebe ich mich auf. Doch die sichere Frage steht noch weiter im Raum. Also schreitet zur Tat, bevor ihr scheitern wegschaut. Um mich durch Hoffnung zu tragen, zählt nämlich nur, was ich glaub. Wenn meine Lichter versagen, nimmt mich die Ewigkeit auf. Wenn meine Lichter versagen, wenn meine Lichter versagen, wenn meine Lichter versagen, nimmt mich die Ewigkeit auf. Wenn meine Lichter versagen, nimmt mich die Ewigkeit auf. Bin bei großen Problemen niemals ausgewichen, war an der Spitze gewesen. Trank Moe weg wie Weißwein, hab in der Straße gelegen. Niemand hörte mein Schreien, hab so viel Lieder gemacht, wie man niemals brauchen kann. Stand im Leben stets dankbar, meinen älteren Mann. Ich hab die Welt gesehen, mit offenen Augen. Hab im Traum gelebt, sammelte Wissen wie Trauben. Hab dich im Leben gefunden, der schwerste der Akte. Und dann wieder verloren, weil ich rein gar nichts packte. Ich wollte immer ganz hoch, als ich dann oben war. Der erste Höhenflug kam, zum Glück war Jeffrey Mann da. Sah ich, dass alles normal ist, so normal wie es nur sein kann. Prominent als Freunde und die Welt im Einklang. Da da, da da da da da, da da da da da da, da da da da da, da da da da da, da da da da da, da da da da da da da. Heute ist wirklich nichts anderes klar. klar, ich geh weniger weg, will weniger Gems, denn ich hab gut Blut geleckt. Meine Aggressionen sind anders, ich bin heute viel gezügelter. Mein Herz ist kleiner und meine Gedanken beflügelter. Ich lass nicht mehr jeden in mein Leben, der daherkommt und schreit. Wiege gut und böse ab und genieße das Sein. Kann stundenlang aus dem Fenster auf die Straße runterblicken und brauch, um Songs zu schreiben, nicht mehr mit Wörtern ficken. Nimm normal diesen Song, simpler Beat, simple Reime. Doch wenn er dich trifft, weißt du genau, was ich meine. Alles ist einzigartig, mir hören Erwachsene zu. Und jeder Mensch in meinem Leben will so schön sein wie du. Und jetzt, wo die Nacht kommt und ich raus will aufs Dach, hast du dich vor mir versteckt. Ich verliere dich vielleicht noch heute Nacht, vielleicht in einen anderen Menschen, der dir gibt, was du brauchst. Vielleicht in deinem Alter, vielleicht ich und vielleicht auch nur. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Nikoma mit dem Dada-Song, davor Chide und der tiefe Stich mit Nachtrag. Und ganz am Anfang, nach dem total krassen News aus der Szene, die Band unter Anspruch mit Armes Deutschland. Wir waren uns ernsthaft besorgt, was mit den Jungs eigentlich los ist, da wir sie irgendwie nicht mehr erreichen können. Meldet euch mal, Pavelchen braucht euch doch noch. Jungs, echt. Ja, im Laufe der Zeit haben wir natürlich wieder einige Grüße gesammelt von all den Hörern, die so angerufen und gemailt und ins Forum und SMS. Ihr wisst, wie es läuft. Ja, jedenfalls werde ich diese Grüße mal vorlesen, damit alle zufrieden sind. Allerdings heute ohne Nennung der Namen, von wem gegrüßt wurde. Aus Gründen der Zeit, aus Gründen der Arbeit überhaupt, einfach mal so total kreativ und originell. Ja. Okay, also die Klasse 9-3 des Erasmus Gymnasiesum. Keine Ahnung, ob es Schreibfehler ist oder von so gewollt. Keine Ahnung, jedenfalls Gymnasiesum steht da. Speziell Vladimir, Andi, Jan und Kenny, Köbel, Martin und der kleine Strebehagen. Die Band Xet, wir, Jesse, alle, Rike, Jojo und Tom. Der WLS-Clan, der Gods of Damnation Desert Combat Clan und die gesamte Garnschule am Heidberg. Ich, die Person, die mich getötet hat, für den Fall, dass ich tot sein sollte, meine zukünftigen Bestatter und ein Gruß an McMark Deluxe Mama, die da sie die Beste ist. Vielleicht sogar stolz auf ihn, ich weiß das nicht. McMark Deluxe von sich selbst, da er einen Hund von sich will. Wendy Tri, der komische Fettsack da unten, der ständig auf Kornamahams Balkon auf und ab geht. Und Alium Bukan, von denen niemand weiß, wer das sein könnte. Und noch ganz viele andere, die mir zu viel sind, aufzuzählen. Außerdem wurden wir gebeten, die GFX-Community, um das mal ganz professional auszudrücken, zu erwähnen, die unter der Adresse burnshock.com zu finden ist. Und Shera MC, Pavelcham-Hörern durchaus bekannt, bat uns vor langer, langer Zeit in der nächsten Sendung Folgendes zu erwähnen. Wer eine E-Mail an sheramc@gmx.at schickt, bekommt ein 70 Minuten langes Mixtape mit allen Hits und Raritäten für lächerliche 5 Euro. Auch erhältlich auf www.rhymechime.de. All das und alles andere natürlich auch, wie immer, zu nachzulesen auf unserer Webseite www.unruheshow.com. Und jetzt nochmal Bo Flower, diesmal mit Featuring. Mit Featuring, ja krass, doppelt. Any questions? Top-Name möchte ich mal sagen, damit nicht ganz krass gewort spielt. Annie, also so vornamenmäßig, so wie Annie Lennox und so. Und dann Questions als Nachname. Ha! Top, wirklich großartig. Und mit ein bisschen Licht, ist der Titel. Außerdem Annika von springstoff.de mit Licht 7569. Also nochmal ein Lichttitel. Und Schneck86 mit dem Remix von seinem EP-Track Keine Liebe. All das jetzt gleich auf Pavelcham. Folge Nummer 16. Der Mikrofon ist der Unruheherd, der heute ein wenig verplant aus der Wäsche schaut anscheinend. Ja, also hier ist Boflau featuring Any Questions mit ein bisschen Licht. Ich wache am Nachmittag auf, fühl mich müde und lasch. Hab zu lange geschlafen, gestern zu lange Musik gemacht. Versuch mich in Schwung zu bringen mit Kaffee und Kippe. Verbrenn mir die Finger, sodass ich fast alles verschütte. Ich muss raus aus der Wohnung, sonst krieg ich... Ganz kurz noch, bei aus der Wäsche gucken, wird da Unterwäsche oder Bettwäsche oder sonstige Wäsche? Ruft einfach mal an oder schreibt uns studiofeedback@onoeshow.com. Was für eine Wäsche ist gemeint? Als ob sie Frust haben, keiner spricht. Alle drängeln sich in den Bus wie Schulkinder. Begnügt mich mit einem Stehplatz, sehe eine Frau, der ich zuzwinke. Sie wendet den Blick ab, schaut gelangweilt aus dem Fenster. Die Menschen sehen blass und tot aus wie Gespenster. Eine Frau schreit ihr kleines Kind an, das nur noch lauter schreit. Ich steig aus und draußen stehen sie alle wieder aufgereiht. Ich lauf den Rest, bis ich meinen Platz erreich. Setz mich in das Straßencafé, nehm ein Blatt und schreib. Die Menschen quatschen fröhlich, während ich vom Blatt hock. Auf der anderen Seite erwarten 20 Menschen Ersatzstoff. Neben mir zwei Typen, die übers letzte Geschäft reden. Bei Essen und Wein, sie sagen, das hier sei die beste Gegend. Da kommt ein verarmter Typ, fragt nett nach Percent. Die zwei winken ab, ich geb ihm ne Kippe, ich hab kein Geld. Da kommt der nächste Penner, schreit mich an, will mein Cash. Ich sag, ich hab nix, er beschimpft mich und nennt mich Depp. Ich beschließ nach Hause zu gehen, denn ich bin krass verwirrt. Ich frag mich, was da falsch läuft bei dem, was da passiert. Ich geh in die Küche, nehm den Rest vom Kaffee von morgen, setz mich hin, rauch ne Kippe, bin gestresst und voller Sorgen. Seh das Durcheinander im Zimmer, Klamotten, Texte und Schulkram. Seh meine volle To-Do-Liste mit dem, was ich zu tun hab. Krieg nix davon gebacken, nehm es mir für morgen vor. Hab heute viel zu viel Schrott und Worte im Ohr. Setz mich an den Rechner, check meine Mails, nix als Müll. Schreib kurz was, bis ich scheiße finde und zerknüll. Überleg, soll ich sie anrufen, steck mir ne Ziese an. Nehm das Telefon in die Hand, wähle, aber sie geht nicht ran. Ich geh in die Küche und suche nach was zu essen, aber nix ist da verflucht, ich hab das Einkaufen vergessen. Ich setz mich an den Rechner, mein Aschenbecher quillt über. Mein Handy klingelt nicht dran zu gehen, halte ich für klüger. Verhänge meine Zeit, bis die Sonne wieder aufgeht. Schau aus dem Fenster und seh, dass die Menschheit wieder aufsteht. Zieh die Vorhänge zu, geh in mein nicht gemachtes Bett. Kann ich schlafen, die Sorgen gehen einfach nicht mehr weg. Denke über den Tag und den nächsten nach, er soll besser und anders sein. Ich schließ die Augen und schlafe langsam ein. Verkraft sich die graue Welt. Mir ist kalt, deine Sturm ist so nah. Meine Tränen im Gesicht haben dir gesagt, dass die Welt nicht mehr scheint, denn du bist nicht da. Was für ein Tag und du bautest den Sarg. Beendest die Liebe, denn sie ist gestorben. Ich weiß nicht wieso, doch ich blicke nach morgen. Ich kenn den Typ nicht, doch wird gern ermorden. Was mir Liebe nimmt, denn er schuf die Sorgen. Doch ich denk lieber an die Zeit, die wir hatten. Vergesst niemals dieses wunderschöne Lachen. Dein Körper, dein Po und dein Busen, nur ein Hit, so perfekt gebaut. Nur so wie du bist, will, dass du weg bist und ich nicht mehr weinen. Ein Schritt von dir weg ist so ein großer Schrei, dass er ohne Probleme mein kleines Herz zerreißt. Weil die Liebe in mir drinnen leider nie verreist. Das ist unglaublich. Ich hab Angst vor der Zukunft. Neue Frauen will ich nicht, weil die nicht wie du sind. Und als ich eine traf, war sie weg wie der Wind. Ich muss wieder weinen über Dreck wie ein Kind. Ich hab Angst, mich neu zu verlieben, weil zwei Jahre mit dir sind hängen geblieben. Und ich hab Schiss vor der Frau, die es mir sagt. Ich liebe dich und nimm mich einfach in Arm. Ich hab Frauen gesehen, sie angelacht. Ich bin ins Bett mit ihnen und wir haben's dann gemacht. Nur für den Spaß, nur für die Nacht und alles nur, um irgendjemanden hier zu haben. Doch was ich nur bei dir fühlte, war das, was ich nie wieder spürte, weil die Angst in mir drängt und mich somit verschließt. Du hast Liebe von mir, die ich nie wieder krieg. Manchmal denk ich an sie zurück, denk an die Zeit. Und es war schön gewesen, aber ich will diese Zeit nicht zurückhaben. Es tut mir leid, es ist unglaublich. Sie war das wundervollste Wesen auf diesem Planeten. S-U-S-I. Mir ist kalt, denn mein Herz erfriert. Wegen dir wäre beinahe mein Herz kapiert. Weil die Sorgen in mir drinnen dieses Schwert verlieren. Was ich Hoffnung nennt, die nach Stärke giert. Verzeih mir, mein Schatz, komm, wer hat wen gehasst? Ich hab mich selber gehasst, denn ich war so ein Spaß. Meine Power ging in die falsche Richtung, verlass mich lieber, weil ich bin blind voller Hass. Ich mach die Augen zu und kann doch nicht springen. Meine Vögel weiter tausend Lieder singen. Ich konnte Liebe in der Musik wiederfinden. Konntest du die Liebe in meiner Musik wiederfinden? In den Rhymes, die ich schrieb, in dem Mic, was ich griff. Diese Rhymes, die ich lieb, dieses Mic, was mir gibt. Hör dir jeden Song an und lies zwischen den Zeilen. Erst dann kannst du wissen, was ich wirklich teilt. 2-2, bleib gleich eins, genau wie bei uns, nur mit mehr Streit. Es tut mir leid, wenn ich schrie und schimpfte. Du bist keine Schlampe, Mann, du bist eine Princess. Diese Zeit, die Seele aus meinen Händen. Ein Film über mich mit tausend Enden. Und ich kann nicht verstehen, was damals geschah. Doch heute weiß ich, dass es wohl besser war. Denn du bist krass, glücklich an und verkackst. Weil die Angst in dich steigt, ich zerschlag deinen Mann. Weil du Angst hast, mir alles ehrlich zu sagen. Weil du lügen musst, damit ich dich nicht erfrage. Ich sah die Tränen in den Augen damals in der Bar. Und ich weiß, dass sie wegen mir waren. Warum bist du nur von innen so hässlich? Was hab ich Gott getan, dass er mir diesen Mensch schickt? Ich hab sehr lange gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Doch jetzt hab ich's endlich geschafft. Ich bin so froh darüber. So froh. Du musstest mich ja belügen. Du musst mir Scheiße erzählen. Dreck reden. Doch okay, ich kann damit umgehen. Ich bin alt genug für die Scheiße. Tu, was du tun musst. Aber tu's nie wieder so, dass ich was davon erfahre. Next 86 mit Keine Liebe. Ohne Minderung, das Instrumental von Bo Flowers, Another Drink. So, wie so oft kommen wir auch diesmal schon wieder zum Ende. Ihr kennt die alten Rituale. Also, Grüße an meine Leute in Heidelberg, Mannheim, Schwetzingen, Blankstadt, Offnersheim, Speyer, Ulm, Neu-Ulm, Finningen, Frankfurt, Senden, Eberbach, Neulesheim, Weinheim, Dortmund, Wangen, Aalen, Gelsenkirchen und Hamburg. An das alte Studio in Heidelberg. Ab jetzt senden wir aus dem neuen Studio Neu-Ulm. Und ein Gruß an Studio Katze Slow-Mo. Die hängt weiterhin im Heidelberger Altstudio rum und deshalb wird sie auch weiterhin gegrüßt. Grüße an die ganze Pepperchen-Gemeinde. Erstaunlich, dass ihr noch da seid. Aber danke. Und wie immer, ein Gruß an alle Frauen da draußen. Danke, dass es euch gibt. So, wer seine Musik auch mal bei Pepperjam hören will, der meldet einfach sich mal bei uns. Den Satz ein bisschen umgestellt, aber in Ordnung. Unter studiofeedback@unruheshow.com und vielleicht ist er ja schon bald ein Teil unseres Programms. Das wäre doch mal was. Das wäre ja nahezu unvergleichlich geil, oder nicht? Doch. Ich hoffe, diesmal dauert es nicht mehr wieder ein Jahr, aber man kann ja nie wissen. Bis zur nächsten Folge. Deshalb wünsche ich euch schon mal ein neues Jahr. Schöne Weihnachten, Ostern, Geburtstag und überhaupt alles im Voraus. Bis bald, am Mikrofon war der Unruheherd. Ihr habt Paper Jam gehört, und zwar die Folge 16, die Low Budget No Time Folge. Man hört es ja auch ein bisschen, ganz minimal. Und wenn ihr mal wieder anrufen wollt, das wäre nämlich voll geil. Entschuldigung übrigens an die ganzen Leute, denen ihre Anrufe wir jetzt nicht gespielt haben. Wir haben die durchaus vernommen. Aufgrund kürzester Zeit, die wir nur zur Verfügung hatten, war das einfach nicht möglich, da jetzt noch groß was zusammenzuschneiden. Demnächst, ne? Ja, okay, aber schon mal alle anderen auch anrufen. 01212 5419 54 170. Gleich nochmal, nämlich dieselbe Nummer auch für Faxe verwenden, bitte. 01212 5419 54 170. Wenn ich es im Kopf hätte, würde ich es auch jetzt euch sagen, aber ich habe es nicht im Kopf und es steht auch hier nirgends. Aber auf unserer Webseite www.unruheshow.com gibt es auch ein paar Informationen dazu, wie ihr uns eine SMS schreiben könnt, falls ihr genug Geld oder zu viel Geld habt und dieses Medium gerne habt. Gehst du uns? Dann schreibt uns SMS von mir aus. Schreibt so viel ihr wollt, schmeißt euer Geld raus. Ansonsten nehmt die billige E-Mail oder den billigen Anruf, der glaube ich 6 Cent oder so kostet. Steht auf der Website auch wiederum. Ja, also checkt www.unruheshow.com und hört jetzt noch die Pikant Crew mit dem Outro. Komplettes Album gibt es übrigens auf www.ths.de von der Pikant Crew. Das Album heißt Josef und die zwei anderen. Top-Titel. Und nächstes Mal gibt es wahrscheinlich einen ganzen Track von den Jungs. Diesmal nur das Outro von dem Album. Passt sehr gut hier auch hier rein. Und nach der Pikant Crew gibt es wie immer den Wüstenplanet. Diesmal mit Abend und dem Old Fart Blues Skit. Das war's gewesen. Ein Mikrofon bei der Unruhe-Head. Das war Paper Jam 16. Knapp ein Jahr nach der letzten Folge. Es ist ein wenig peinlich, ja. Und ich hoffe, das wiederholt sich nicht nochmal. Also, nach einem Jahr. Diesmal, wenn es geht, ein bisschen früher. Versprechen kann ich wie immer gar nichts. Und, ja, freut euch auf die nächste Sendung. Freut euch erstmal an dieser Sendung. Wer weiß, wann ihr die nächste Sendung kriegt. Ich hoffe, nächstes Mal wird die Sendung wieder ein bisschen professioneller. Ja. Und hier ist Pikant mit dem Outro. Na, jetzt. Ja, ist ganz fertig jetzt, Buggy. Sozusagen am Arsch. Ja, ganz gegen Null. Komm mal. Aus die Maus. Raus aus dem Haus. Ja, so Fenster zu, Laden dicht. Reißverschluss hoch. Ja, einfädeln in der Spur. Ganz verneuen. Ganz fertig, wenn man's so haben will. Fertig, Ende, Schluss, finito. Schöne Grüße vom TSMC, Buggy und dem anderen kleinen Spaß, nachdem das Album heißt. Ja, wir sind dann out of here, draußen. Ciao. Thank you. Naja, aber so toll war es irgendwie auch nicht. Also, es ist irgendwie besser in Erinnerung. Naja, aber Hauptsache ist wieder da. Ich meine, jetzt bei Hartz IV und Arbeitslosen und kein Geld und so, da muss man sich auch so über sowas mal freuen können, wisst ihr? Also, da jetzt einfach mal die Ansprüche so ein bisschen runterschrauben und einfach mal so denken so, hey, ist aber immerhin wenigstens kostenlos und es gibt keine Werbung und kein Zivi von nebenan und so ein Scheiß. Also, ne, also einfach mal Freude zeigen, ja? Mal so ein bisschen Dankbarkeit, mal so ein bisschen, ich kann es ja auch nicht besser, ne? Und, naja, vielleicht irgendwann, ne, wird's wieder. Aber jetzt, naja, kennt das ja, ne? Naja, ich muss jetzt aufhören, mein Brot ist fertig.